بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله على بامس بمهاتسكم الله زيق من هاي بمهاتسك كايزر وفيت محمد صلى الله عليه وسلم تشبيت الله سبحانه وتعالى دي زيتم سو أن زيقن سغيشم زيتم مخت وتشبيت إن دارم دسا دي زيتم مخت سو أن زيتم إن دا دي أنجل أنويزن سنت in der die Barmherzigkeit Allahs uns umhüllt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Man jtama'a qawmun fi baytin min buyutillah. Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einer der Häuser Allahs versammelt, yatluna kitab Allah, und Allahs Buch liest, wa yatadarasunahu baynahum, und es sich gegenseitig lehrt, illa nazarat alaihim as-sakinah, so wird die Ruhe auf sie hinabgesandt werden, wa ghashiyatuhum ar-rahmah, und die Barmherzigkeit umhüllt sie, وحفتهم الملائكة und die Engel umgeben sie, وذكرهم الله في من عنده, und Allah erwähnt sie bei denjenigen, die bei ihm sind. Und auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass wenn man an einer Sitzung teilnimmt, in der Allahs gedacht wird, die Leute, das ist ein Grund dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen ihre Sünden vergibt. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er unsere Sünden vergibt. Denn wenn das nicht die Sitzungen sind, in denen Allahs Barmherzigkeit uns umhüllt, dann weiß ich nicht, welche Sitzungen diese Sitzungen sind. Selbstverständlich, im Hadith heißt es, sie rezitieren das Buch Allahs, aber, und sie lehren es sich aber auch gegenseitig, und zweifellos ist eines der zentralen Themen des Quran al-Karim die Aqida, das heißt die Glaubensüberzeugung. Und wir lesen auch, Alhamdulillah, Ayat aus dem Quran und Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Heute möchten wir uns zuerst einmal in diesen wenigen Minuten unterhalten über ein Thema, liebe Geschwister, an das man sich immer wieder gegenseitig erinnern muss. Wir haben darauf im letzten oder vorletzten Unterricht hingewiesen. Dieses Thema ist ein Thema, von dem der gläubige Mensch niemals genug bekommt. Es ist ein Thema, das dem gläubigen Menschen niemals langweilig wird. Es ist ein Thema, an das er sich immer wieder erinnern muss und an das er immer wieder erinnert werden muss. Und das ist das Thema von Ikhlas. Das Thema von Ikhlas. Und Ikhlas auf Arabisch oder wird meistens im Deutschen übersetzt mit Aufrichtigkeit. Und sprachlich gesehen bedeutet Khalis rein. Das heißt zum Beispiel, du hast einen Saft, der trüb ist, und du klärst ihn, dann hast du ihn gereinigt von allem, was nicht darin sein sollte. Also von Schmutz oder ähnlichem. Dann ist dieser Saft rein. Und in Bezug auf die Religion meinen wir damit die Aufrichtigkeit, die Absicht im Herzen, dass diese Absicht rein bleibt und mit keiner anderen Absicht vermengt wird. Denn der Mensch kann gleichzeitig verschiedene Absichten haben. Und das ist auch sehr, sehr vorteilhaft. Denn einer der wesentlichen Gründe, warum eine Belohnung groß ausfällt bei einer Person und klein ausfällt bei einer anderen Person, ist genau die Absicht, die Niyya. Und der Beweis dafür ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns von einem Menschen erzählt, der auf einem Weg einen störenden Gegenstand gesehen hat, so wie ein Ast. Und dann sagte er, ich werde diesen Ast von diesem Weg entfernen, damit eben kein Muslim dadurch gestört wird. Und stellt euch vor, er hätte diesen Ast beseitigen können mit der Absicht, dass er selbst davon profitiert, und seine Familie zum Beispiel, was eine nennenswerte Sache ist. Aber dadurch, dass er diese Absicht gehabt hat, allen Menschen etwas Gutes zu tun, die diesen Weg auch irgendwann mal gehen werden, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine Sünden vergeben. Und das ist eine kleine Sache. Stellt euch vor, wenn jemand noch Größeres leistet für Menschen, und stellt euch vor, jemand lehrt das Wissen anderen, damit sie davon profitieren, damit sie das auch umsetzen können. Insofern, liebe Geschwister, Alhamdulillah, Allah hat uns viele Toren eröffnet, durch die wir seine Barmherzigkeit erlangen können. Und es obliegt uns, geeignete Wege zu wählen, die uns, Alhamdulillah, an dieses Ziel bringen, inshallah ta'ala. Ikhlas, liebe Geschwister, warum ist das so ein Thema, was man immer wieder besprechen muss? Weil, wie gesagt, das Gebet, man gewöhnt sich daran. Manche Leute beten ein ganzes Gebet und dann sagen sie hinterher, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich richtig gebetet habe, weil ich geistig eigentlich abwesend war, ich war nicht konzentriert. Und die Absicht im Herzen aufrecht zu erhalten, ist eben keine Sache, an die man sich so einfach gewöhnt, sondern es ist eine Sache, die immer wieder, mit der man immer wieder kämpfen muss. Und deswegen ist sie auch so lobenswert und nennenswert. Wenn der Mensch etwas anderes besitzt, die Frage ist die Frage 36, sie lautet, was bedeutet Ikhlas und was ist das Urteil über jemanden, der mit seinem Gottesdienst etwas anderes als Ikhlas beabsichtigt? Und dann sagt der Gelehrte, also der erste Teil haben wir inshallah ta'ala mehr oder weniger beantwortet, wenn der Mensch etwas anderes beabsichtigt, dann handelt es sich um eine der folgenden drei Kategorien. Erstens, man will jemand anderem außer Allah Ta'ala in diesem Gottesdienst näher kommen. Und man möchte von den Geschöpfen deshalb gelobt werden. Das ist eine Form von Schirk. Das ist eine Form von Beigesellung zu Allah. Im authentischen Hadith ist von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ. Allah, der Segensreiche und Erhabene, sagte, ich bin derjenige, das ist ein Hadith Qudsi, dass ich bin derjenige, der von allen Teilhabern den Schirk, also die Beigesellung oder die Teilhaberei, am wenigsten braucht. Wer eine Tat begeht, in der er mich zum Teilhaber macht, den verlasse ich, so wie seinen Schirk. Oder den lasse ich im Stich, genauso wie seinen Schirk. Und im Arabischen, damit wir den Begriff auch ein bisschen besser verstehen, Schirk, diese Wortwurzel, Shin, Ra und Kaf, daraus kann man wieder viele Worte ableiten, damit wir, und wenn man diese Worte anschaut, dann versteht man immer den eigentlichen Begriff besser. Und zwar Sharika zum Beispiel. Was heißt Sharika? Heutzutage versteht man unter Sharika eine Firma, aber gemeint ist damit eine Gesellschaft. Also ein paar Personen, also nimmt mich jetzt nicht beim Wort, ob das jetzt juristisch genau der richtige Begriff ist, ist was anderes. Aber gemeint ist, verschiedene Leute, sie haben gemeinsam ein Projekt, ihnen gehört gemeinsam ein Geschäft, ein Business und ähnliches. Zum Beispiel der eine zahlt 50%, der andere zahlt 50%, sie teilen sich also dieses Geschäft und somit sind sie Teilhaber. Auf Arabisch sagt man, der eine ist Sharik des anderen. Man sagt Compagnon zum Beispiel oder Business Partner oder wie auch immer. Und dieses Verhältnis des einen Sharik zum anderen Sharik nennt man Sharika. Okay? Und deswegen sagen wir im Islam, La ilaha illallah wahdahu, es gibt keinen Gott außer Allah, er ist ein einziger, La Sharika lah. Sharik ist genau dieses, dieser Mitstreiter, dieser Teilhaber im wortlichen Sinne. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ich bin derjenige Teilhaber, das heißt also, man geht davon aus, dass jemand mit seiner Absicht mehrere Leute zufriedenstellen will und zusätzlich Allah azza wa jal. Und Allah sagt subhanahu wa ta'ala, dass er und die anderen Shuraka, er ist derjenige, der von diesen allen diesen Gottesdienst am wenigsten braucht. Und deswegen sagt er subhanahu wa ta'ala, dann ziehe ich mich aus dieser Gesellschaft zurück. Die anderen können sich den Lohn dafür teilen. Und tatsächlich, Yawm al-Qiyamah, wird derjenige, der Schirk gemacht hat, den anderen hinterherlaufen und versuchen, von ihnen seinen Lohn einzukassieren. Und sie werden nicht imstande dazu sein, ihnen seinen Lohn auszubezahlen. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt nur diejenigen Taten an, die für ihn alleine gemacht worden sind. Der Gelehrte sagt, das ist der erste Fall. Der zweite Fall ist, man beabsichtigt, ein diesseitiges Ziel, wie Führerschaft, einen Rang, oder Geld zu erreichen und nicht Allah Ta'ala näher zu kommen. Auch diese Tat bringt den Menschen nicht näher, denn Allah Ta'ala sagte, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'madahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Wer immer das diesseitige Leben und seinen Schmuck will, dem lassen wir ihn den Lohn für seine Werke in vollem Maß zukommen. Und ihm wird nichts darin geschmälert. Seht ihr die Gerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala? Wer immer das diesseitige Leben und seinen Schmuck will, dem lassen wir in ihm den Lohn für seine Werke in vollem Maß zukommen. Und ihm wird darin nichts geschmälert. Der bekommt nicht weniger. Das sind diejenigen, für die es im Jenseits nur das Höllenfeuer gibt. Nutzlos ist, was sie in ihm gemacht haben, in diesseits, und hinfällig wird, was sie zu tun pflegten. Insofern lernen wir aus dem Koran al-Karim, aus dieser Ayah, direkt eine ganz wichtige Regel, und zwar diejenige, dass manche Leute denken, wenn man zufrieden ist, wenn man Vermögen hat, wenn man gesund ist, wenn man sein Haus und sein Auto hat, wenn man keine Probleme hat, dann denken sie, dass Allah Azza wa Jal mit ihnen zufrieden ist. Und wir sollen aus dieser Ayah lernen, dass dieser Zusammenhang nicht sein muss. Dieser Zusammenhang kann sein, aber er muss nicht sein. Im Gegenteil, der gläubige Mensch, er hat Angst, dass das eben genau nicht der Fall ist, sondern dass das auf ihn zutrifft, was Allah in dieser Ayah in Surat Hud, Vers 15 und 16 uns mitgeteilt hat. Jetzt könnte man sich fragen, was der Unterschied zwischen dem ersten Beispiel und dem zweiten Beispiel. Der Gelehrte sagt, der Unterschied zwischen diesem und dem vorigen ist, dass der erste Lob beabsichtigt hat, weil er Allah Ta'ala äußerlich dient. Der zweite aber beabsichtigt nicht, dass er gelobt wird, weil er Allah offensichtlich dient. Es ist ihm auch nicht wichtig, dass die Leute ihn loben. Aber in beiden Fällen, das sind zwei unterschiedliche Fälle, aber in beiden Fällen ist seine Absicht nicht aufrichtig, er hat keinen Ikhlas. Der dritte Fall, man beabsichtigt Allah Ta'ala näher zu kommen, sowie ein diesseitiges Ziel, das er dadurch erhält. Er beabsichtigt zum Beispiel, neben der Absicht Allah näher zu kommen, durch die Reinigung den Körper aufzumuntern und zu reinigen und durch das Gebet körperliche Übung und Bewegung, durch das Fasten Diät und körperliche Reinigung, durch die Hajj Sehenswürdigkeiten und die Pilger zu sehen. All dies verringert die Belohnung für den Ikhlas. Wenn jedoch die Absicht zu dienen überwiegt, dann hat er den vollständigen Lohn verpasst. Doch keine Sünde trifft ihn, denn der Erhabene sagte zu den Pilgern, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Es ist keine Sünde für euch, dass ihr nach Huld von eurem Herrn trachtet. Dieser Teil, ob wir noch einmal verstehen. Also in den ersten beiden Beispielen ging es darum, dass eine Person ein ganz anderes Ziel beabsichtigt als Allah subhanahu wa ta'ala. In diesem dritten Beispiel geht es darum, dass man sehr wohl grundsätzlich Allahs Zufriedenheit als Ziel hat. Wenn man aber bestimmte Gottesdienste macht, gibt es Dinge, die sich daraus automatisch ergeben, richtig? Also eine Person, die fastet, automatisch ergibt sich daraus, dass er tagsüber Diät macht. Er kommt nicht drum herum. Wenn eine Person zur Pilgerfahrt geht, ergibt sich automatisch daraus, dass er auf der Reise schöne Landschaft sehen wird. Und wenn eine Person, und so weiter und so fort, egal welchen Gottesdienst du machst. Und er sagt jetzt, der Gelehrte sagt, wenn du diese Absicht vermengst mit der Absicht von Ikhlas, dann ist dein Gottesdienst deswegen nicht hinfällig, er bleibt gültig, aber die Belohnung wird dadurch verringert. Insofern ist es natürlich nicht mehr gefährlich wie in den ersten beiden Fällen. Allerdings, wenn wir sagen, die Belohnung wird verringert, dann müssen wir uns bewusst machen, liebe Geschwister, dass das ein einfaches Wort ist. Aber was dahinter steckt, Allah alleine weiß. Weil wenn du heutzutage etwas verpasst in diesem Leben, du verpasst es, eine bestimmte Arbeit zu bekommen, oder du verpasst es etwas, was dir dann sehr viel Geld dadurch entgeht, dann du wirst dich sehr ärgern. Und verständlicherweise auch ärgern. Aber wir reden hier über Belohnung, die sich verringert im Jenseits. Da ist nicht nur die Qualität anders, sondern auch die Quantität. Und auch die Dauer, wie lange diese Belohnung anhält. Also wenn ich für immer und ewig eine Stufe unter der Stufe bin, die ich hätte erreichen können, bei Allah subhanahu wa ta'ala, dann macht das schon was aus. Natürlich wird im Jenseits jeder zufrieden sein im Paradies, aber vorher gibt es Reue, und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Reue uns wegnehmen, inshallah, im Jenseits. Lieber bereut der Gläubige in diesem Leben, der braucht im Jenseits nicht bereuen. Aber bereuen im Sinne von, dass er verpasst hat, eine Sache, die er hätte besser machen können. Insofern halten wir fest, also wenn man eine Absicht hat, wenn man die Absicht hat, es grundsätzlich für Allah subhanahu wa ta'ala zu tun, und es ergibt sich daraus eine Sache, aus diesem Gottesdienst ergibt sich etwas automatisch. Muss man die Absicht fassen, tagsüber zu fasten, wenn man Diät zu machen, wenn man fastet? Brauchst du nicht, weil es sowieso da. Aber wenn du jetzt fastest und sagst, ich mache das für Allah, aber ich möchte auch gleichzeitig dieses Ziel erreichen, was sich eigentlich aus dem Fasten sowieso ergibt, dann hast du deine Absicht nicht mehr rein gehalten, aber dadurch geht deine Absicht nicht kaputt. Warum? Weil das ja auch eine Art Ansporn ist, warum Allah subhanahu wa ta'ala dir diesen Gottesdienst gemacht hat. Das ist sehr wichtig, weil der Mensch braucht Ansporn. Und deswegen hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Sahih Muslim gesagt, jedes Mal, wenn eine Kompanie oder eine Armee hinauszieht und Beute macht, dann haben sie schon 2/3 ihrer Belohnung in diesem Leben bekommen. Ihre Mühe, die sie sich gemacht haben, von 100%, 2/3 davon sind sozusagen die Beute, die sie in diesem Leben bekommen haben. Und es bleibt ihnen noch, sagt der Prophet, 1/3 im Jenseits. Daraus schlussfolgern wir, wenn sie keine Gebeute gemacht hätten, dann würden sie die volle Belohnung bekommen. Wir wissen aber, dass Allah Azza wa Jal oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam natürlich die Sache auch als Ansporn gesagt hat. Insofern kann es ja nicht sein, dass wenn jemand diesen Ansporn zum Anlass nimmt, den Gottesdienst umzusetzen, dass er dadurch seinen Gottesdienst kaputt macht. Das kann ja nicht sein. Das kann nicht sein. Okay? Und deswegen daraus, das hat er genannt, und auch der Gelehrte hat ja einen anderen Beweis erwähnt. Er sagte, ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. Das heißt, es ist keine Sünde für euch, dass ihr nach Huld von eurem Herrn trachtet. Der Grund der Offenbarung dieser Aya ist ja gerade, dass eine Gruppe aus dem Jemen zu Hajj gegangen ist und sie wollten auf Allah vertrauen und haben deswegen keinen Proviant mitgenommen. Sie haben gesagt, wir vertrauen auf Allah, wir werden schon irgendwie versorgt werden. Als sie dann bei der Hajj waren, hat ihr Scheingott Vertrauen sie im Stich gelassen. Warum Scheingott Vertrauen? Gleich kommen wir dazu. Hat ihr Scheingott Vertrauen sie im Stich gelassen und sie haben dann angefangen, die Hände auszustrecken und zu betteln von den Leuten. Und so hat Allah Azza wa Jalla durch diese Ayah dem Muslim erlaubt, dass er, wenn er zu Hajj geht oder zu Umrah geht, dass er auch die Absicht haben darf, zusätzlich Handel zu treiben, damit er eben sich diese Reise leisten kann und auch wieder zurückkehren kann. Warum habe ich gesagt Scheingottvertrauen? Weil das Gottvertrauen, At-Tawakkul, kann ja nicht ein vernünftiges Gottvertrauen sein, wenn es nicht mit dem Gesetz Allahs übereinstimmt. Und wenn es nicht mit dem Gesetz Allahs übereinstimmt, dann ist es kein Gottvertrauen im religiösen Sinne. Weil Gottvertrauen im religiösen Sinne bedeutet, dass du genauso handelst, wie Allah es von dir verlangt hat. Und dass du jetzt darauf vertraust, dass du das bekommst, was Allah dir versprochen hat. Deswegen, es gibt fast kein besseres Beispiel für einen Menschen, der Gottvertrauen hat, als eine Person, die spendet. Natürlich trifft das auf jeden Gottesdienst zu, aber eine Person, die spendet, subhanallah. Diese Person, die spendet, sie nimmt dieses Geld und sie gibt es irgendeinem armen Menschen und beabsichtigt dafür, von Allah dafür eines Tages belohnt zu werden. Er denkt, er ist davon überzeugt, dass dieses Geld, was er hergegeben hat, aufgeschrieben wird. Von einem Engel, den er nicht sehen kann. Er ist davon überzeugt, dass er die Belohnung erst bekommen wird, nachdem er gestorben ist. Nachdem er zu Gebeinen geworden ist. Nachdem er nach einer Zeit, Allah weiß wann, im Koran al-Karim, in Surat Abasa wa Tawalla, am Anfang der Sura heißt es, ثم فلينظر الإنسان Entschuldigung, عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه تسأل من أي شيء خلقه. Okay, die Aya, Surah Abasa, hat einen Offenbarungsgrund und so weiter und so fort. Aber was uns interessiert ist, guck, was Allah sagt. من أي شيء خلقه. Es geht hier um den Menschen, der Allah subhanahu wa ta'ala, der nicht an das Jenseits glaubt. Er glaubt nicht an die Wiederauferstehung. Allah sagt über diesen Menschen, der sich so überheblich benimmt, من أي شيء خلقه. Aus was wurde er eigentlich erschaffen? من نطفة خلقه. Aus einem Tröpfchen hat er ihn erschaffen. نطفة ist irgendein Tröpfchen. Und gemeint ist der Samentröpfchen. من نطفة خلقه. Und dann? فقدره. Und dann hat er ihn für ihn alles festgelegt. Und dann heißt es ثم أماته. ثم, liebe Geschwister, heißt was auf Arabisch? Und dann, okay, was heißt dann fa? Das heißt, thumma amatahu, und dann fa akbara, richtig? طيب. Was heißt fa? Thumma heißt dann, sagst du. Was heißt dann fa? Das ist auch was danach folgt, aber fa ist unmittelbar. Allah ibarak fik. Aber unmittelbar. Guck mal, Allah sagt, thumma, wir haben jetzt gelernt, thumma und fa ist fast das gleiche. Nur Thumma bedeutet, da gibt es einen größten zeitlichen Abstand und bei Fa gibt es einen nicht nennenswerten Abstand, sondern gleich danach passiert das. Okay? Thumma amatahu, das heißt Thumma hat er ihn sterben lassen. Die Zeit zwischen der Schöpfung des Menschen aus dem Samentropfen bis er stirbt, ist es eine kurze Zeit oder eher eine lange Zeit? Eine lange Zeit. Deswegen heißt es Thumma amata. Thumma hat er ihn sterben lassen. Faakbara. Akbarahu wird übersetzt unter anderem mit, dann hat er ihn begraben. Oder er hat ihn begraben lassen. Oder dann hat er ihm einen Ort gegeben, der sich zum Begraben eignet. Okay? Wenn einer gestorben ist, relativ gesehen, wann wird er begraben? Nach einer langen Zeit oder nach einer kurzen Zeit? Sehr kurz im Vergleich zu dem, was vorher war. Sehr kurz. Deswegen heißt es فَأَقْبَرَ فَ. Wie geht die Eier weiter? ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ بَارَكَ فِيهِ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ثُمَّ heißt, wieder dieses lange, dieser lange zeitliche Abstand. إِذَا شَاءَ, sobald er will, Anshara, erweckt er ihn wieder zum Leben. Die Zeit, nachdem der Mensch gestorben ist, bis er wieder zum Leben auferweckt wird, Allahu A'lam, wie lange diese Zeit ist. Wie gibt Menschen, die sind schon seit Tausenden von Jahren tot und die sind noch nicht auferstanden. Hier ist ein schöner Hinweis darauf, jetzt kann jeder diesen Versuch mal selbst machen, schlag eine deutsche Übersetzung auf oder eine pakistanische oder Urdu, ja sagt man, ne? Urdu-Übersetzung oder welche auch immer, albanisch oder weiß ich was, und schau mal nach, ob der Übersetzer das beachtet hat beim Übersetzen. Ja? Und das ist eine Sache. Und deswegen ist die eine Übersetzung des Koran al-Karim sehr, sehr, sehr schwer bis unmöglich, alle Feinheiten zu berücksichtigen. Und du wirst keinen Übersetzer haben, der alles hinkriegt. Das ist zu schwer. Ja. Und diese sind Kleinigkeiten. Und wir sind darauf gekommen, warum sind wir darauf gekommen? Weil bist nicht mehr. Da bin ich auch nicht mehr. Ist auch nicht so schlimm, Alhamdulillah. Ist ein Nebeneffekt. Aber inshallah, wir kommen darauf, bi'idhnillahi ta'ala. Wie dem auch sei, wir hatten darüber gesprochen, über die Absichten und wie der gläubige Mensch seine Absicht kaputt machen kann, beziehungsweise wie er sie weiterhin aufrecht erhalten kann. Tayyib. Der Gelehrte sagt weiterhin, überwiegt die Absicht zu dienen nicht, so erhält er im Jenseits keine Belohnung. Das heißt, er sagt, wenn beide Absichten gleich groß sind, die Absicht Allah dadurch näher zu kommen, als auch die Absicht etwas Weltliches dadurch zu erreichen, oder so und erst recht natürlich, wenn die Absicht was Weltliches zu erreichen überwiegt, bekommt man im Jenseits keine Belohnung. Seine Belohnung war dann das, was er im Jenseits erhalten hat. Ich befürchte, dass er somit sündigt, denn er hat den Gottesdienst, das höchste Ziel, als einen Weg zum verachteten Diesseits genutzt. Er ist wie derjenige, über den Allah gesagt hat, وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. Unter ihnen gibt es manche, die dich wegen der Almosen nörgeln. Wenn ihnen davon gegeben wird, zeigen sie Wohlgefallen. Wenn ihnen davon aber nichts gegeben wird, zeigen sie sogleich Missfallen. In Sunan Abi Dawud wird überliefert von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, er sagt, dass ein Mann sagte, O Gesandter Allahs, ein Mann will zum Dschihad und ein diesseitiges Ziel erreichen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, La ajra lah. Er bekommt keine Belohnung. Und er wiederholte dies dreimal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und in den beiden Sahih-Werken ist von Umar ibn Khattab radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder kennt den Hadith. Hadith von Umar ibn Khattab, bezogen auf die Absicht. Barakallahu fiek. Das heißt, auf Deutsch sinngemäß der entscheidende Teil für die Sache mit der Dunya ist, wer aufgrund eines diesseitigen Zieles ausgewandert ist oder um eine Frau zu heiraten, so ist er dorthin ausgewandert, wohin er ausgewandert ist. Gemeint ist damit, so erhält er genau das, was er eigentlich erhalten wollte. Und dieser Hadith übrigens in sehr interessanter Weise in Sahih al-Bukhari ist dieser Hadith fünf oder sechs Mal. Imam al-Bukhari hat aber diesen Hadith fünf oder sechs Mal erzählt und wenn man das einfach nur so oberflächlich betrachtet, dann denkt man, dass dieser Hadith fünf oder sechs Mal vorkommt. Natürlich, letztendlich ist er fünf oder sechs Mal da. Aber die interessante Sache ist natürlich, dass an jeder Stelle ist er anders da. Entweder, weil der Wortlaut anders ist, und deswegen hört man manchmal verschiedene Wortlaute. Zum Beispiel, der Bruder hat jetzt gerade einen Wortlaut gesagt, أو امرأة ينكحها. Aber in einer anderen Überlieferung heißt Amra'atin yatazawwajuha. Zum Beispiel, ja. Und manchmal gibt es hier ein Wort mehr oder ein Wort weniger. Und die meisten kennen natürlich diese Version, der Bruder gesagt hat, weil das ist der erste Hadith Sahih Bukhari. Okay? Und die wenigsten kommen zum dritten, vierten, fünften, hundertsten. So. Deswegen ist das bereit. Und natürlich auch Imam Nawawi spielt auch eine große Rolle in der Sache, weil er hat ja auch diese 40 Hadithe zusammengesetzt und er hat dann einen bestimmten Wortlaut auch gewählt. Die zweite Sache ist, dass bei jeder Version des Hadiths, die Imam Bukhari erwähnt hat, in seinem ganzen Sahih-Buch, kannst du selbst die Sachen mal selbst durchmachen, in jeder Überlieferung ist ein anderer Sanad. Und das ist für die Hadith-Gelehrten etwas sehr Wertvolles. Ist in Anführungsstrichen fast so, als wäre es ein anderer Hadith. Ist natürlich nicht streng genommen, aber dafür, dass es eine andere Überlieferungskette ist, hat das einen hohen Wert. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala den Imam Bukhari ihm barmherzig sein. Das ist eines der vielen Geheimnisse, das er in sein Buch eingearbeitet hat. Der Gelehrte sagt, wenn beide Absichten gleich schwer sind und weder die Absicht zu dienen überwiegt, noch die Absicht nicht zu dienen, so muss dies genauer betrachtet werden. Die richtigere Meinung ist aber, dass dieser genauso keine Belohnung erhält wie derjenige, der sowohl für Allah subhanahu wa ta'ala handelt, als auch für jemand anderen. Dann fragt er hier eine ganz wichtige Frage. Wenn gesagt wird, wie kann man wissen, ob der gottesdienstliche Teil überwiegt oder nicht, dann lautet die Antwort: Wenn es einem egal ist, ob das, was er außer dem Gottesdienst erhält oder nicht, so weist das darauf hin, dass die überwiegende Absicht der Gottesdienst ist, und dasselbe gilt für den umgekehrten Fall. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Jemand möchte von dir, dass du Koranunterricht gibst. Die Gelehrten sind unterschiedlicher Meinung, ob man natürlich für den Koranunterricht Geld nehmen darf oder nicht. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass man es darf. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, inna ahaqqa ma akhadhtum alayhi ajran kitab Allah. Er sagte, diejenige Sache, aufgrund der man am ehesten Geld nehmen darf, ist das Buch Allahs. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man es darf, das heißt natürlich nicht, dass du das nur deswegen machen darfst, sondern gemeint ist, dass du dafür Geld nehmen darfst. Aber das heißt nicht, dass die Absicht dafür von vornherein das Geld gewesen sein darf. Aufbauend auf dem, was wir aber gelernt haben, sagen wir, wenn eine Person fragt, ja, soll ich jetzt Geld nehmen für meinen Koranunterricht, oder soll ich nicht nehmen? Erste Regel lautet, am besten du nimmst nichts. Das ist ganz klar. Du bewahrst dein Gesicht, du läufst nicht Gefahr, dass du eine schlechte Absicht hast und du hast kein Problem mit der Sache. Jetzt sagt aber jemand, aus Erfahrung weiß ich, ich gebe jeden Tag Koranunterricht. Und ich brauche das Geld auch nicht. Und wenn man mir es gibt, mache ich weiter Koranunterricht, und wenn man mir es nicht gibt, mache ich auch weiter Koranunterricht. Dann sagt der Gelehrte, das ist ein Hinweis darauf, dass die Absicht für Allah überwiegt. Und dann braucht er keine Angst haben, dass seine Belohnung weg ist. Aber seine Belohnung ist geringer. Weil er hat ja einen Lohn genau für dieses Unterricht bekommen. Also wird dieser Lohn abgezogen von dem, was er im Jenseits bekommt, wie den Hadith, den ich vorhin erwähnt habe, aus Sahih Muslim. Ja. Und deswegen, jeder Mensch entscheidet, was er will. Jeder Mensch, der eine, der möchte die hundertprozentige Belohnung bekommen und so sein wie Zayd ibn Thabit und Abdullah ibn Abbas und Abdullah ibn Mas'ud, die Qurra und den Sahaba, die gelehrt haben und kein Pfennig dafür genommen haben oder Dirham, und die anderen sagen, ich möchte dafür Geld bekommen. Und noch gibt es natürlich noch weitere Unterscheidungen, weil manche Leute sind auch so, sie sagen, was soll ich denn machen, wenn ich kein Geld nehmen würde, dann würde ich ja überhaupt keinen Unterricht geben können, weil ich dafür dann keine Zeit habe. Sowas gibt's auch. Stellt euch mal vor, hier in Deutschland, besonders zum Beispiel die Imame der Moschee. Wie soll der Imam einer Moschee die 5 Gebete einhalten und alle anderen, sage ich jetzt mal grob gesagt, alle anderen Aufgaben erledigen, die ein Imam erledigen soll oder von ihm erwartet wird, wenn er wie jeder andere auch seine 8 Stunden zum Beispiel in einer Fabrik arbeiten. Ist nicht möglich. Deswegen sagte die Gemeinschaft sich, okay, wir möchten ihn sozusagen für diese Sache freistellen, damit er eben seinen Aufgaben für das Allgemeinwohl nachgehen kann. Ja. Deswegen diese Person, wenn sie dafür Geld nimmt, ist das für sie zweifellos halal. Aber wenn er das nicht bräuchte, wäre das natürlich besser. Ist klar. Ja. Und deswegen müssen wir eben auch die Fallunterscheidung machen, weil es kann sein, dass eine Person dieses Geld notgedrungen nimmt und eine andere Person kann sein, sie nimmt das Geld, obwohl sie es nicht braucht. Wie dem auch sei, dann wird es seine Belohnung verringern und Allah Azza wa Jal kennt die Absichten und weiß, was im Herzen ist. Manche uns vorausgegangene rechtschaffenen Menschen sagten, mit nichts habe ich so viel zu kämpfen gehabt, wie mit dem Ikhlas. Ihr seht, die Sache Ikhlas ist eine schwierige Angelegenheit. Also der Gelehrte sagt, ich erbitte Allah für mich und für euch den Ikhlas, sowie die Rechtschaffenheit in der Tat. Allahumma amin. Allahumma amin. Schon Adhan? Stimmt das, oder? So. Wir können kurz Adhan machen. Und danach, falls es Fragen gibt, können wir uns dann beten. Schauen. Dann machen wir kurz Adhan. Und danach, inshallah ta'ala, wenn es Fragen gibt, können wir den fragen.